Also erstmal herzlich willkommen, danke auch, dass ihr gekommen seid. Wir hatten ja irgendwie am Samstag im strömenden Regen sozusagen uns der Bevölkerung gestellt. Und hier sind wir jetzt nochmal hergekommen, um, sag ich jetzt mal, die politische Justiz in Deutschland mit unseren Forderungen auch zu konfrontieren, auch mit dem, was wir zu sagen haben. Und haben auch nochmal unseren Wunsch von einzelnen Gruppen gesagt, dass wir hier vor das Justizministerium gehen. Und ich würde deshalb jetzt erst nochmal so damit zum leichten Warm werden, also den Aufruf vom Bündnis vorlesen, damit man nochmal auch ein bisschen in die Stimmung kommt. Weil weltweit sitzen ja zigtausende von Menschen für demokratische Grundrechte und für soziale Gerechtigkeit in den Gefängnissen. Und da hat sich, wie in den letzten 20, 30 Jahren hier in Berlin, ein Bündnis gebildet zum Tag der politischen Gefangenen. Und vielleicht nochmal kurz, heute Morgen um 9 Uhr war ja in Moabit ein Prozess gegen zwei Menschen, die bei einer Rüstungsfirma Rheinmetall bei einer Aktionärsversammlung eine Kundgebung gemacht haben. Und da gab es eine Rangelei mit der Polizei, mit ihrem Transparent. Und für diese Auseinandersetzung, die ihnen aufgezwungen worden ist, sind sie zu 15.000 Euro Geldstrafe verdonnert worden. Und da gab es heute den Prozess dazu. Ich habe jetzt keine aktuellen Informationen. Falls da jemand noch mal was erfahren hat, kann er das ja hier noch mal sagen. Okay, anlässlich des 18. März als Tag der Pariser Kommune und Tag der politischen Gefangenen rufen wir zur Solidarität mit den politischen und revolutionären Gefangenen weltweit auf. Viele von ihnen sind seit Jahrzehnten in Haft. Sie befinden sich hier in den Knästen, weil sie gegen Ausbeutung, Unterdrückung, Besatzung und imperialistische Kriege einen organisierten Kampf führen. Aktivistinnen sind politischen Verfahren ausgesetzt, werden teilweise zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, ins Exil oder zur Flucht getrieben, wo sie wiederum verfolgt, angeklagt und eingesperrt werden. Dazu werden hier, denke ich, die türkischen Genossen auch nochmal ihren Beitrag leisten. Menschen, die in Europa und der BRD ankommen, werden mittels Antiterrorgesetzen in Deutschland, beispielsweise nach § 129b Strafgesetz, Buch jahrelang eingesperrt. So befinden sich in der BRD Dutzende Revolutionärinnen aus der Türkei und Kurdistan in Haft. Die Gefangenen unserer Bewegung dürfen nicht vergessen werden. Solidarität von Berlin nach Frankreich zu George Ibrahim Abdallah, in die USA zu Mumia Abu Jamal, Leonard Peltier und den Holy Five, ins besetzte Palästina, in die zionistische Knesse zu Ahmed Sadat. Kalijara und Marwan Maguti, nach Hamburg zu Musa Asuglu, in die Türkei zu Abdullah Öcalan und zu weiteren 10.000 politischen Gefangenen in den türkischen Knesten, darunter auch viele Mitglieder der HDP, in den Iran zu Ismail Bakshi. Nicht zu vergessen sind die seit Jahrzehnten inhaftierten Gefangenen aus den bewaffneten Befreiungskämpfen in Europa. Ins Exil und zur Flucht getriebene Menschen landen in Europa und in der BRD in Massenlagern und sind vermehrt von Abschiebehaft und Abschiebung bedroht. Die G20-Proteste waren von Polizeigewalt und Repression geprägt. Die politische Verfolgung und Bekämpfung der revolutionären Bewegung findet ihre Koordinierung und Ausführung im internationalen Maßstab. Sich gegen diese Hetzjagd sowie gegen Kriminalisierung und Inhaftierung von Revolutionären zu stellen, soll Anliegen unserer Aktivitäten zum diesjährigen 18. März sein. Uns verbindet unser Widerstand gegen politische Verfolgung, staatliche Repression und Gefangenschaft sowie der Kampf für die Freiheit unserer Mitstreiterinnen. Der Feind greift alles an, was sich gegen sein System stellt, und daher sind wir gezwungen, uns mit dieser Repression zu beschäftigen, uns weiter gegen sie zu wehren. Trotz ideologischer Unterschiede und Differenzen verbindet uns die Frage staatlicher Repression und Haft. Diese Einheit wollen wir an diesem Tag als vereinte internationalistische Front für die Gefangenen auf die Straße tragen. Für die internationalen politischen und sozialen Kämpfe ist Solidarität eine unverzichtbare Sache. Deshalb rufen wir unterschiedliche Gruppen mit ihren eigenen Appellen, aber auch mit dem gleichen Motto zu dieser Aktion auf, um der Vielfalt der Themen und Forderungen gerecht zu werden, in Einheit, Schulter an Schulter, in Solidarität mit den politischen Gefangenen. Freiheit für alle politischen Gefangenen weltweit. Das könnt ihr jetzt mal laut sagen. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Gut. Für alle politischen Gefangenen! Wo uns so warm werden, ja, hat schon mal ein guter Anfang. Gut, es gibt so verschiedene Redebeiträge und ich habe jetzt mal einfach einzuzeigen, wo wir hier eigentlich stehen. Und zwar das Bundesjustizministerium. Und die deutsche Justiz hat ja auch keine sehr rühmliche Geschichte, wo sie mit Gegnern umgegangen ist. Also mal angefangen von Frau Liebknecht und Rosa Luxemburg. Oder auch selbst noch in der Vorphase, als die, als die SPD noch eine illegale Partei verboten war. Interessant ist, wer selber mal guckt, ganz normal im Internet findet, und wie die deutsche Justiz nach dem Faschismus relativ nahtlos mit ihren Personen, mit ihren Strukturen in diese heutige Bundesrepublik Deutschland übergegangen ist. Und dazu sage ich jetzt mal so ein paar Informationen, die ich selber, als ich jetzt nochmal da reingeguckt habe, sehr interessant fand. Also selbst hier im Januar 2012 setzte Bundesjustizministerin Sabine Leuthauer-Schnarrenberger eine unabhängige Kommission aus Historikern und Juristen unter Leitung von Manfred Görtemarker und Christoph Safferling ein, die die nationalsozialistische Vergangenheit erforschen und darstellen sollte. Ein Vorbericht wurde 2013, die Ergebnisse vierjähriger Forschungsarbeit unter Einbezug aller Akten wurden am 10. Oktober, Aktien passt da auch, 10. Oktober 2016 veröffentlicht. Schon der Vorbericht macht folgende Feststellung. Manfred Görtemarker wies auf die Statistik der Verurteilung hin. Sie zeige, dass es von 1945 bis 1986 bei 90.921 Ermittlungen nur 6.479 Verurteilungen gab. Das bezieht sich jetzt auf die Faschisten, auf die Nazis, die damals den Justizapparat gestellt haben, und der Versuch, also der sogenannte Versuch der Bundesrepublik Deutschland nach der Niederschlagung des Hitlerfaschismus dort sozusagen die Entnazifizierung voranzutreiben. Also von 90.000 sind 6.400 Verurteilungen passiert. Weitere Person, die sich dazu äußert hat, in dem Gut Ulrich Habert, stellt dar, dass die Juristen bei der vergangenheitspolitischen Selbstverteidigung erfolgreicher gewesen seien als andere Berufsgruppen, was aber zu den Fragen führe, was die Juristen angetrieben habe, mehrfache Mörder vor Verfolgung zu schützen. Ob es zur Rückkehr der alten Justizeliten in Spitzenpositionen keine Alternative gegeben habe und wie es habe gelingen können, mit einem der NS-Zeit entstammenden personellen Justizapparat ein sogenanltes liberales Rechtssystem zu etablieren. Nächster Gutachter Joachim Rückert stellt zur Personalentwicklung fest, dass 1959 48% des Personals und 1969 von den Abteilungsleitern sogar 60% der Parteigenossen der NSDAP gewesen sind. Weiter noch ein anderer Gutachter, Bernd Rüthers, wies auf die weitgehende personelle Kontinuität der Funktionseliten aus der NS-Zeit hin. Und Thomas Vorwang kam zum Schluss, zu Beginn der 50er Jahre habe der Eifer der Verfolgung von NS-Verbrechen deutlich nachgelassen. Juristische Konstruktionen hätten die Verfolgung erschwert oder verhindert. Okay, gibt jetzt da noch ein paar weitere Punkte. Also die Strafverfolgung der NS-Täter wurde unmöglich gemacht. So ist es eine Tatsache, dass die Straffreiheitsgesetze von 1949 und 1953 erlassen wurden, dazu geführt haben, dass bis 1958 praktisch alle NS-Täter wieder freikamen. Und es hat auch dann später dazu geführt, dass etwa 1968 mit dem sogenannten Einführungsgesetz zum Ordnungswidrigkeitsgesetz Opfer praktisch alle Beihilfetaten rückwirkend 1961 verjährt waren. Opfergruppen wurden weiter diskriminiert. Der Paragraph 175 StGB galt in seiner verschärften nationalistischen Fassung bis 1969. Okay, ich will das jetzt ja nicht weiter ausführen, aber ihr kriegt da schon mal auch einen Vorgeschmack, wo wir hier stehen und wie auch seit der Weimarer Republik und davor auch die deutsche Justiz Widerstand in den Kampf für soziale Gerechtigkeit und demokratische Rechte auslegt. Ich sage es jetzt mal vorsichtig.